Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht vom 16. März 1935. Die Reichsregierung hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1. Der Dienst in der Wehrmacht erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht. Spätestens mit der Einführung der Wehrpflicht, die Propagandaminister Goebbels am 16. März 1935 verkündete, hatte in Deutschland eine massive Aufrüstung begonnen, die einerseits wesentlich dazu beitrug, dass die Arbeitslosenzahlen rapide sanken, die aber andererseits den Staatshaushalt ruinierte. Die Ausgaben für das Militär stiegen von knapp 2 Milliarden Reichsmark im Jahr 1934 auf 18,4 Milliarden 1938. Mit dem 1936 verabschiedeten Vierjahresplan wurde bereits die Kriegswirtschaft vorbereitet. Die Bedenken von Wirtschaftsführern und Reichsbank um die Währungsstabilität stießen bei Hitler auf taube Ohren. Die Konsequenzen der Wirtschaftspolitik seit 1936 waren absehbar, fasst der Historiker Wolfgang Benz die Entwicklung zusammen. Sie hießen Bankrott oder Krieg. Die Rüstungsmaschinerie lief auf Hochtouren und Hitler sah sein Ziel, ganz Osteuropa mit der Sowjetunion unter seine Herrschaft zu bringen, immer näher rücken. Am 5. November 1937 traf sich Hitler mit den Spitzen der Wehrmacht und erläuterte sein weiteres Vorgehen. Zunächst sollten Österreich und die Tschechoslowakei annektiert werden, um Deutschland genügend Reserven an Devisen und Wirtschaftskraft zu verschaffen, um spätestens zwischen 1943 und 1945 zum entscheidenden Schlag gegen die Sowjetunion ausholen zu können. Der erste Schritt, die Einverleibung Österreichs, wurde dann schon früher als geplant unternommen. Am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen in Österreich ein. In Linz wurde Hitler im Rathaus empfangen. Ganz langsam kommt das Auto. Ganz langsam. Mein Gott, nein. Aufrecht steht unser Führer hier. Wir sehen ihn schon. Ganz nahe. Ganz nahe ist der Führer. Sieg heil, Sieg heil. Eine Begeisterung. Unser Führer in Linz. Da steht er. Es ist ja fabelhaft. Schon kommt er her. Es steht unter uns. Die braune Mantel und braune Kappe. Er steigt aus dem Auto aus. Er ist zurück. Er verlässt das Auto. Die ersten Meldungen haben mich erstattet. Österreichischen Militär. Die verhaltenen Reaktionen der Westmächte bestärkten Hitler darin, mit seinen Expansionsplänen fortzufahren. In Großbritannien, so der Historiker Ulrich Herbert, gab es starke Kräfte, welche die Behandlung der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg als Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht ansahen und so auch für den Anschluss Österreichs ein gewisses Verständnis aufbrachten. Der britische Premierminister Neville Chamberlain hoffte zudem mit seiner Appeasement-Politik, die Hitlers Forderungen entgegenkam, eine dauerhafte Friedensordnung in Europa durchsetzen zu können. So war er auch bereit, Hitlers angeblich letzter territorialer Forderung zuzustimmen, der Einverleibung des zur Tschechoslowakei gehörenden Sudetenlandes. Das deutschsprachige Sudetenland umfasste etwa ein Fünftel des tschechoslowakischen Staatsgebiets. Die Annektierung wurde im Radio und in der Wochenschau mit Berichten von angeblichen Gräueln der Tschechen gegen die sudetendeutsche Bevölkerung vorbereitet. Während alle europäischen Kulturnationen sich um einen friedlichen Ausgleich des tschechoslowakischen Konflikts bemühen, versucht die Prager Regierung durch Terror und bewusste Katastrophenpolitik ganz Europa in einen Krieg hineinzuziehen. Mit brutaler Gewalt wollen die tschechischen Machthaber die unglückliche sudetendeutsche Bevölkerung weiterhin knechten. Trotz völliger Ruhe an der deutschen Grenze wurden auf tschechischer Seite Barrikaden errichtet und Straßenbäume gefällt. Ein Omnibus mit flüchtenden Sudetendeutschen wurde mit Maschinengewehrfeuer zur Strecke gebracht.